Kapitel 32. Als es endlich ganz hell war, standen sie alle auf und reckten und streckten ihre steifen Glieder. Und plötzlich schrie Tausendfüßler, der immer alles sah und als erster entdeckte, »Land in Sicht!« Sie lugten alle über den Pfirsichrand. »Er hat recht, Land in Sicht, hurra! Es sieht wie Straßen und Häuser aus, aber wie riesengroß alles ist!« Eine riesige Stadt breitete sich 1000 Meter unter ihnen aus und glänzte in der Morgensonne. Aus dieser Höhe glichen die Autos kleinen Käfern, die durch die Straßen krochen, und die Menschen auf den Bürgersteigen sahen noch nicht größer aus als Rußstäbchen. Was für unwahrscheinlich hohe Gebäude, stieß Marienkäferchen aus. So etwas habe ich in England noch nie gesehen. Welche Stadt kann das sein? Das ist ganz gewiss nicht England, sagte Grashüpfer. Um Himmels Willen, wo sind wir denn dann? Fragte Spinne. Wisst ihr, was das für Gebäude sind? Schrie James und hüpfte vor Aufregung auf und ab. Das sind Wolkenkratzer, also muss da unten Amerika sein. Und das bedeutet, dass wir heute Nacht den Atlantischen Ozean überquert haben. Das meinst du doch nicht im Ernst. Das ist unmöglich, unglaublich. Oh, ich habe schon immer davon geträumt, einmal eine Reise nach Amerika zu machen, rief Tausendfüßler. Ich hatte mal einen Freund, der... Sei still, sagte Regenwurm. Niemand interessiert sich für deinen Freund. Das Problem ist jetzt, wie um Himmels Willen kommen wir wieder vom Himmel runter auf die Erde. Frag James, sagte Marienkäferchen. Ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert, sagte James. Wir brauchen bloß ein paar Möwen loszuschneiden, nicht zu viel auf einmal natürlich, nur so viele, dass die anderen uns nicht mehr ganz tragen können. Dann sinkt der Pfirsich langsam hinab, bis wir unten landen. Tausendfüßler muss die Schnüre eine nach der anderen durchbeißen.